Claudius und Korns heitere Lesung. Verehrte Organismix, diesmal leider mit einer schlechten Nachricht. Und einer endgültigen Nachricht sozusagen. Das war nämlich das letzte Guten Abend, verehrte Organismix, das ihr je hören werdet. Jedenfalls von der Leserstunde. Genau. Denn das hier ist unsere letzte Episode der Leserstunde. Ja, das hat mit der letzten Folge zu tun, mit der, wo wir auf der Messe waren. Wir dürfen dazu nicht keine Details nennen, aber aus rechtlichen Gründen mussten wir uns sozusagen bereit erklären, das nicht weiter zu produzieren, das Format. Beziehungsweise wir sollen keinen Bezug mehr auf einen bestimmten Darsteller, nennen wir es mal, nehmen und haben uns dann entschieden, weil das einfach zu brenzlig ist für uns mit unseren begrenzten Mitteln, endgültig damit aufzuhören. Aber wir haben ja 16 schöne Folgen produziert und es hat uns viel Spaß gemacht. Wobei noch geklärt werden muss, inwiefern die online bleiben werden. Also da dürfen wir, wie gesagt, noch nichts zu sagen. Da werden wir vielleicht noch mal was zu schreiben in dem Blog. Aber für heute belassen wir es erstmal dabei. Wir bedanken uns für treue Hörerschaft. 1.000.000 Hörer. Solange es eben gedauert hat. Ja, und finden das auch ganz schön scheiße. Vielleicht fällt uns irgendwas Neues ein, aber für jetzt ist erstmal mit der Lesestunde Schluss. Und ein passendes Stück gibt es natürlich auch. Was denn? Das denke ich mir gleich noch aus. Okay. Ja, dann sage ich mal Einhörner mit euch. War schön. Wir haben das jetzt immerhin ein Jahr lang gemacht. Mhm. Hat Spaß gemacht. Und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. So ist es. Und noch einen charmanten Nachmittag. Tschüss. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Divine. Div echter VIP-Club-Hörer. Ja, genau, du. Genau, du. Was die anderen nicht wissen. Aber du, weil du ein VIP-Club-Hörer bist. Guck mal auf den Kalender. Heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist aber auch nicht der Todestag von der Lesestunde, sondern der 1. April. Und wir können mit großer Freude folgendes geflügeltes Wort verkünden. April, April. Wir kapitulieren niemals. Niemals. Und deswegen geht es morgen mit der ersten ganz normalen regulären Folge weiter. Also aber mit der 17. Nicht weiter sagen. Drink to Thor, swords drawn on board.